zum politischen Aschermittwoch habe ich euch die drei wichtigsten Zeitungen der bunten Republik Deutschland mitgebracht. Eine Geschichte hat der Peter Richter ja schon angesprochen. Hier kann man es ganz toll lesen. Ja? Erste Kita verbietet Indianerkostüm in der Blödzeitung. Und auf Seite 2 kann man da noch sehen, was man sich wünscht in der bunten Republik Deutschland. Nämlich die deutschen Kinder sollen doch lieber als Senfmänner gehen, statt in Indianerkostümen zum Faschen. Das ist die Realität. Das ist die Blödzeitung von heute. Das ist keine erfundene Zeitung, sondern die ist von heute. Aber die Lügenpresse wäre ja nicht die Lügenpresse, wenn sie es nicht wären. Der Lügenstern behauptet dreist in einer Ausgabe vor kurzem, mich hat es erst fast umgehauen, als ich das in der Auslage sah, dachte ich, hä? Die Realität ist doch ganz anders. Da kommt knallhart im Lügenstern, ihr Kampf so verändern, wie die Rechten unser Land verändern, in Schulen, Vereinen und Politik. Und im Lügenstern wird davor gewarnt, vor der Machtübernahme der Nationalisten in Deutschland. Also seit der Erfindung der Hitler-Tagebücher war das ein echter Knaller des Lügensterns. Und ich habe einige gesehen, die da gelesen haben und dann gesagt haben, um Gottes Willen, da gibt es sogar einen Fußballclub in der allerletzten Liga in Sachsen-Anhalt. Der ist von den Rechten schon völlig unterwandert. Da trainiert sogar ein Trainer von der NPD, die C-Jugend. Wo soll das hinführen? Na, immerhin, Löw hat ja heute reagiert. Aber das zum Aschermittwoch. Nein, die Blödzeitung, Lügenstern, das lässt sich ja alles noch steigern. Es lässt sich steigern, indem man fragt, was ist in diesem Land denn eigentlich los? Man kann ja auch sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der größte Lügner im ganzen Land? Und da muss man sehen, dass die neueste Ausgabe des Spiegels immerhin Abschiebung, ein deutsches Desaster. Ich sage, nicht die Abschiebung ist ein deutsches Desaster, weil das kriegen die gar nicht mehr hin. Peter Richter hat das ja auch angesprochen, wo Seehofer sich rühmt, er hätte 11 Afghanen in den Hindukusch zurückgeflogen. Das deutsche Desaster ist, viele in Europa sagen, ich habe das bei Italienern festgestellt, bei Franzosen, die sagen, euer Hauptproblem in Deutschland interessiert vielleicht kein Ferkel, aber das Hauptproblem ist Merkel. Und diese Frau hat mit ihrer irren Entscheidung, die Gesetze außer Kraft zu setzen und Millionen illegal ins Land reinzulassen, dafür gesorgt, dass wir diesen Zustand hier jetzt haben. Die CDU merkt das ja selbst und hat jetzt die Gretel vorne hingestellt. Nur, die Problematik ist die, das Problem, das man uns hier reingeschafft hat, ist nicht ein Problem als Abschiebungsdesaster, sondern man hätte diese Leute überhaupt nicht ins Land reinlassen dürfen. Und wir von der NPD fordern, alle illegalen Ausländer sofort raus aus unserem Land. Und hier muss durchgegriffen werden. Recht und Gesetz sind einzuhalten, dafür tritt die NPD ein. Wir von der NPD, wir sagen, wer sich hier illegal aufhält, muss von den Staatsorganen aufgegriffen werden und schnellstmöglichst außer Landes geschafft werden. Und kein Kuschelknast für Straftäter, sondern kriminelle Ausländer genauso schnellstmöglich raus in ihre Heimat. Dort kann man sie resozialisieren, aber nicht hier bei uns, liebe Freunde. Wir wollen, dass unser Land deutsch bleibt. Aber auch hier in Saarbrücken wollen wir, dass unsere Stadt deutsch bleibt. Eine Oberbürgermeisterin, die sich rühmt, dass fast 200 Nationalitäten in der Stadt vertreten wären. Das ist ja wunderbar. Und die permanent sagt, man muss doch nach allen Zeiten hin offen sein. Sage ich, wer nach allen Zeiten offen ist, ist höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz dicht, liebe Freunde. Wir müssen jetzt auch in der Kommunalwahl deutlich machen, wir brauchen hier eine Alternative in Saarbrücken, natürlich. Aber eine Alternative, die keine ist, die überhaupt nicht erscheint, die sich im Stadtrat hier liberal-konservative Reformer nennt. Oder in Duttweiler ein Herr Welsch. Ist der eine Alternative gewesen für Duttweiler? Ein Armutszeugnis, dass der dort im Bezirksrat sitzt. Und wir werden alles dran setzen, dass im Bezirksrat Duttweiler nach der nächsten Wahl es heißt, dass nach der nächsten Wahl in Duttweiler heißt, natürlich deutsch, wir wollen die Ingrid Deutsch dort in dem Bezirksrat haben, nämlich deutsche Interessen, deutsch richtig vertreten. Und wir werden in allen vier Bezirken Listen aufstellen, in Kürze auch für den Regionalverband und hier für den Stadtrat. Wir treten knallhart an als Alternative hier in der Stadt, was wir auch im Stadtrat, in der Regionalversammlung immer deutlich gemacht haben. Und ich will mal sagen, 16, 24, 28, 32, 36, 39, das sind nicht die Lottozahlen, sondern das ist die Steigerung momentan für die Kosten für den Ludwigspark. Natürlich ist die NPD für ein vernünftiges Stadion in Saarbrücken. Nur die Sozis haben 40 Jahre lang in den Ludwigspark null und nichts investiert. Und jetzt stellen Sie sich hin, als würden Sie jetzt das große Geschenk bringen eines Stadions. Nein, das sind Versager, die nichts gebracht haben. Die Kostensteigerung bringen ohne Ende. Und wenn man sich das anguckt, das Geld, was jetzt ausgegeben werden soll, wird auch nicht reichen. Da wird man nochmal 4 bis 5 Millionen nachlegen müssen, weil man kann natürlich nicht überall sagen, bei allen öffentlichen Einrichtungen müssten. Ja! Ne? Man kann ja nicht sagen, in der Kita müssen Toiletten gebaut werden für Leute, die Kinder, die noch gar nicht wissen, auf welche sie gehen wollen. Dann muss man es im Stadion auch bauen! Und das kostet viel Geld. Das kostet uns tatsächlich nochmal 4 Millionen. Bin ich von überzeugt. Und bei den Arrestzellen, wir haben ja auch einige ehemalige Polizeibeamte, zumindest einige im Raum, wer weiß das. Wenn die Polizei sagt, im Stadion, ja, und hier im Saarland wusste man ja gar nicht so genau, wer jetzt von der Polizei kommt, da kam mal einer von der Kascherstraße zu den Planern, zuletzt einer vom Landespolizeipräsidium, und da sagte der Baudezernent im Ausschuss, ja, der Herr Lukas, wo soll man das dann her wissen? Die Regelungen vom DFB sind so schwammig und jetzt muss man alles wieder umplanen und das kostet ja noch immer 1,5 Millionen nur Planungskosten. Also, Herr Lukas, die Regeln vom DFB in Frankfurt, die sind jetzt schwammig. Ich sagte, wissen Sie, es gibt so in Deutschland so 16 Bundesländer. Und diese Regeln, die müssen für alle gelten. Und jedes Bundesland hat jetzt ein eigenes Baurecht. Und da müsste das Saarland mal entsprechende Richtlinien erlassen, wie ein Stadion eigentlich gebaut werden müsste. Das ist ja nicht der DFB schuld, sondern die saarländische Landesregierung. Weil die saarländische Landesregierung lange Jahre überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass hier wieder Stadien gebaut werden. Die hatten das überhaupt nicht auf dem Zettel. Deshalb ist auch Ilversberg immer noch nicht abgenommen, weil die gar nicht genau wissen, nach welchen Kriterien das abgenommen werden soll. Und jetzt in Saarbrücken ist das noch schlimmer. Da kam der von der Kajerstraße und hat gesagt, naja, wir brauchen ja Arrestzellen, wenn da Krawall ist. Kategorie C-Fans kommen. Oh, wenn ihr gegen St. Pauli spielt. Und dann, was passiert, wenn wir plötzlich aufsteigen und wir müssen gegen Laudern spielen? Da kommen Tausende von Pilzen. Ja? Da haben die Arrestzellen geplant. Für 1000 Pilze. Ja, da haben wir aber festgestellt, der Witz war dann der, da kam der von der Polizei und sagte, das ist schon toll, dass ihr das geplant habt, nur ihr habt vergessen, dass ihr da trennen müsst zwischen männlich und weiblich. Die Arreste. Und jetzt kommt ein Stadtrat von der NPD und sagt in der Sitzung, und was ist mit den anderen? Da sagt der Lukas, welche anderen meinen Sie denn, Herr Marx? Dann habe ich gesagt, ja die, wo gar nicht genau wissen, ob sie Männer oder Frauen sind, braucht ihr auch Arrestzellen. Kostet doch mal Millionen. Das gehört zum Aschermittwoch. Wir müssen Ihnen das vorhalten. Wenn Sie mit solch einem Quatsch anfangen, müssen wir Ihnen das immer und immer wieder vorhalten. Wer in Saarbrücken ein HTW-Hochhaus baut für Studenten und in der Planung sagt für 260 Studenten und will dann das Gebäude abnehmen und sagt dann, ja, da müssen ja eigentlich 1000 rein. Da wundert man sich, wenn eine Baudezernentin sagt, das nehme ich nicht ab. Und wer dort vorbeifährt, das sieht doch jeder. Da mussten zwei große Türme dran gebaut werden mit Flucht. Ja, wenn es mal brennt und so. Der Brandschutz gilt nämlich nicht nur für einfache Leute, die ein Einfamilienhaus haben, sondern das gilt natürlich auch und insbesondere für die öffentliche Hand und für die Stadt. Und der langjährige Fraktionsvorsitzende der SPD, der Bauer, ließ sich ja dazu hinreißen, im Stadtrat zu sagen, wenn das Stadion oder das Hochhaus, wenn man das in der Pfalz gemacht hätte oder in Bayern, wäre alles längst genehmigt. Bei uns gilt ja irgendwie so saarländisches Landrecht. Das ist ja der Bauer. Entschuldigen Sie, aber wer ist denn da zuständig im Saarland? Fürs Baurecht. Die SPD und die CDU, die haben das doch alles beschlossen. Dann jammern Sie doch hier nicht rum über Brandschutz, der jetzt eingehalten werden muss im Stadion. Was dort natürlich auch nochmal 4 Millionen dann mehr gekostet hat. Weil den hatte man vergessen. Den hatte man schlicht vergessen. Oder das sagt dann der Baudezernent tatsächlich im Rat, naja, wenn Saarbrücken aufsteigt, die Rasenheizung machen wir ein Jahr später. Das sagt der Peter Marx, Moment, Herr Lukas, also ich habe das gerade nachgedacht, also ich kenne die Regularien vom Deutschen Fußballbund, ja. Das muss sofort fertig sein, also rechnen Sie mal da noch mal 500.000 drauf. Und fangen Sie nicht an, das erst fertigzustellen, um dann zu sagen, die Heizung machen Sie ein Jahr später. Weil wenn die Eingänge nicht, wenn die Tribünen so gebaut sind, dann kommen die Bagger ganz schwer da rein, um das wieder aufzubauen. Ne? Ja? Da sollte man doch rechtzeitig in die Tiefe legen. Und 4 Tage später sagt der Bürgermeister, Finanzbürgermeister Latz, ja, was wir vergessen haben, das planen wir jetzt nochmal schnell ein. Wir machen eine Sondersitzung vom Stadtrat und preisen das alles nochmal ein und machen jetzt eine Endpreisgeschichte für das Stadion. Aber auch das wird nicht reichen. Ich bin mir sicher, 40 Millionen werden da nicht ausreichen. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was in unserem Land und was hier bei uns passiert. Wir müssen als Deutsche auf die Barrikaden gehen. Was wir brauchen, ist keine Bewegung Gelbwesten. Wir brauchen eine Bewegung Deutsche für Deutsche. Wenn wir Deutsche nicht begreifen, was in unserem Land los ist, werden wir, so wie es aussieht, und ich bin ab und zu in Schulen und in Kindergärten hier in Saarbrücken. In Kindergärten, wo zum Teil von 300 Kindern 20 Deutsche sind. Das ist die Realität. Und wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen, werden unsere Kinder und Enkel von den Fremden überrannt. Wir werden in unserer Stadt, in unserem Land, Fremde im eigenen Land. Wir müssen uns demnächst rechtfertigen, warum wir noch Deutsche sind. Wir werden die Lichterumzüge bekommen statt St. Martin. Die katholische Kirche ist eh kein Halteblock gegen den Islam mehr, seit sie den interkulturellen Dialog und interreligiösen Dialog hier feiert. Ich habe jetzt wieder eine Einladung ins Rathaus bekommen, in den Festsaal, zur interreligiösen Toleranz, wo da ein Papier vorgestellt wird. Ich kann nur sagen, heute tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Stoppt den Wahnsinn. Bekennt euch dazu, dass ihr Deutsche seid. Zeigt den Fremden die Stirn. Kämpfen wir für eine vernünftige Rückführungspolitik. Wir müssen dafür sorgen, dass Deutschland deutsch bleibt. Der Zustrom der Fremden muss gestoppt werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass alles, was irgendwie möglich ist, dass wir dafür sorgen, dass Deutschland kein Desaster ist für die Abschiebung, sondern dass die deutsche Bürokratie angetrieben wird, die Polizei ermächtigt wird, alle rauszuschaffen, die hier nicht reingehören. Dankeschön.